Wir beginnen die Sendung mit einem Werk von Günter Kochan, Musik für Altblockflöte und Cembalo. Gespielt wird es vom Flötisten Markus Bartholomä und dem Cembalisten Andreas Guras. Thank you. Musik für Altblockflöte und Cembalo hat Günter Kochan komponiert. Gespielt wurde sie vom Flötisten Markus Bartholomä und dem Cembalisten Andreas Guras. Wolfgang Sobeck hat sich für das folgende Werk eine sehr besondere Besetzung überlegt. Introduktion, Allegro und Epilog für Trompete, Posaune und Klavier. Gespielt wird das Werk vom Trio Armin Rosin. Thank you. das Trio Armin Rosin, benannt nach seinem Posaunisten, mit einem Werk von Wolfgang Subeck. Introduktion, Allegro und Epilog für Trompete, Posaune und Klavier. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit einem Werk von Robert Delanoff, ein mährisches Volkslied für Gitarre und Violoncello. Thank you. Thank you. Robert Delanoff, ein mährisches Volkslied für Gitarre und Violoncello, in einer Aufnahme der Gitarristin Barbara Polaschek und des Cellisten Christoph Probst. Vom Komponieren bis zur Uraufführung, da sollten über 40 Jahre ins Land gehen. In den 1940ern hat Karl Amadeus Hartmann seine Sinfonia Tragica komponiert und 1989 wurde sie dann vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Udo Zimmermann uraufgeführt. Davon gibt es eine Aufnahme. Thank you. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Udo Zimmermann mit der Sinfonia Tragica von Karl Amadeus Hartmann. Durch die Nacht mit dem Concerto Bavarese auf Bayern 2. Konstantina Gursi hat ein Werk mit dem Titel Call of the Bees 2 komponiert. Das ist ein Duo für Viola und Klavier. Es handelt von den Bienen und ihrer Bedeutung für den Kreislauf des Lebens. Es ist daher auch eine Assoziation zwischen Bienen und Menschen, was sie uns mit Musik über den heutigen Zustand der Natur sagen würden. Diese musikalische Reflexion, Call of the Bees bzw. Call of the Bees 2, gehört zu der Kompositionsreihe von Konstantina Gursi, die der Natur gewidmet ist. Die Reihe ist zugleich Reflexion und Appell für einen achtsamen Umgang mit der Natur. Hier ist der Bratschist Nils Mönkemeyer und der Pianist William Jun. Thank you. Ein unschlagbares Duo, der Bratschist Niels Mönckemeyer und der Pianist William Yoon mit einem Werk der Komponistin Konstantin Gursi, Call of the Bees 2. Wir machen weiter mit einem Werk von Wolfgang Jacobi, Sonate für Viola und Klavier. Hier ist die Bratschistin Julia Rebecca Adler und der Pianist Andreas Guras. Thank you. Die Bratschistin Julia Rebecca Adler im musikalischen Dialog mit dem Pianisten Andreas Guras. Das war eine Sonate von Wolfgang Jacobi. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit einem Offertorium von Helga Pogacar. Thank you.

Helga Pogacar hat das Keyboard gespielt in ihrer Komposition Offertorium. Mit dabei war ein Vokalensemble unter Leitung von Alexander Zimmermann.